Kundgabe 2919. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.10.1943. Kraft des Gebetes. Wollet ihr die Erdenlebensprobe bestehen, so nehmet Anteil an allen Nöten und Sorgen eurer Mitmenschen und verharret im Gebet. Das heißt, fordert stets und ständig die Kraft an von oben, ohne die ihr unfähig seid, auch nur das Kleinste zu vollbringen, zum Wohlgefallen Gottes. Denn ihr seid schwache Geschöpfe, solange euch die Seelenreife mangelt. Ihr verfüget nicht über eigene Kraft, sondern ihr müsset sie erbitten von Gott, der sie euch wohl anfänglich zugedacht hat, euch aber auch nicht hinderte, als ihr euch selbst dieser Kraft beraubtet. Ihr habt ein Geschenk zurückgewiesen, das euch überaus selig machte, und müsset nun ringen darum, dieses Geschenk wieder zu erhalten. Und darum müsset ihr beten und die Liebe üben, und beides trägt euch Kraft ein, je nach der Innigkeit eures Gebetes und der Tiefe und Uneigennützigkeit eurer Liebe zum Nächsten. Lasset ihr dieses außer Acht, so ist euer Ringen auf Erden unsagbar schwer, so ihr nach oben verlangt. Oder euch wird die Kraft von dem Gegner Gottes zugeführt, die euch nun zwar ein leichteres Erdenleben einträgt, aber nimmermehr zur Höhe führen kann, sondern unweigerlich dem Abgrund entgegentreibt. Nützet die Kraft des Gebetes. Bleibet dadurch Gott verbunden und öffnet euch seiner Kraftausstrahlung. Es ist dies von so großer Wichtigkeit und wird doch von den Menschen so wenig erkannt und befolgt. Nur geistige Güter sollt ihr erbitten, die Kraft aus Gott aber ist geistiges Gut. Und daher dürfet ihr sie anfordern, stets und ständig. Und Gott wird euer Gebet nicht unerhört lassen, denn seine Sorge gilt eurer Vollendung, zu der ihr unbedingt die Kraft benötigt, weil ihr ohne diese schwache Geschöpfe seid, die sich allein nicht helfen können. Und dann werdet ihr auch fähig sein, Werke der Nächstenliebe zu verrichten. Ihr werdet getrieben werden von innen, unentwegt Gutes zu tun. Euer Herz wird Anteil nehmen an dem Geschick des Nächsten. Es wird weich und empfindsam sein für die Not des anderen. Und ihr werdet immer hilfsbereit sein und die Not zu lindern versuchen. Geistig und irdisch werdet ihr ihnen Hilfe bringen wollen und es auch können, so ihr die Kraft aus Gott anfordert, die er euch nicht versagen wird. Denn nur durch Liebeswirken könnt ihr reifen und eure Erdenaufgabe erfüllen. Darum lasset nicht nach im Gebet. Bleibet mit Gott in ständiger Verbindung. Flehet um Kraft und Stärke für euren Erdenlebenswandel. Und übergebet euch vertrauensvoll dem Vater im Himmel, der seine Kinder führet durch Leid und Not dem Licht entgegen. Amen.